würde sie ganz gern nicht zu unausführlich machen, weil diese Atem gleichzeitig eben die Funktion hat, unser Zentrum Schubert ein wenig zu beschreiben. Zuvor ein paar Bemerkungen zum Ferienlichtspiel. Das Ferienlichtspiel ist wirklich erfunden worden, und zwar, so viel wir wissen, vom Vater Mozart, der seine Kinder an einem Instrument klassierte. Und gleichzeitig von Johann Christian Bach. Man weiß also nicht, wem die Priorität gebührt. Im Allgemeinen nimmt man an, dass es wohl doch Mozart war. Ja, das war natürlich Voraussetzung, dass die Klaviatur breit genug war, damit es überhaupt möglich war, Ferienlicht zu spielen. Nun ist es ein Unikum in der ganzen musikalischen Instrumentation. Es gibt es sonst nirgends, dass zwei Leute an einem Instrument funktionieren. Das ist überall eine komische Vorstellung. Und nur beim ganzen Stück steht in A-Moll und hat ein merkwürdig objektives Hauptthema. Man kann beinahe sagen konventionell, es ist eigentlich nur ein Katarakt von Akkorden und dann ein Vorhalt. Ganz großes Erlebnis ist. Das ist Schuberts Geheimnis. Und er macht es auf diese Weise, indem er eben davor etwas ganz anderes schaltet, sodass diese Rückkehr eigentlich nur so klingt, als wenn das Nächste als das Fernste wird, könnte man sagen. Sie werden dann in der Mitte die typische Modulationsfreudigkeit Schuberts sehen. Das gehört noch zur Harmonik. Harmonik ist bei Schubert auch Wanderschaft. Das heißt, es geht sehr oft durch den ganzen Quintenzirkel der Tonarten und findet nirgends Ruhe. Das ist wie der Wanderer in der Winterreise, der ja im Kreis wandert, und in Modulationen beschreibt man ja einen Kreis, nicht nur nebenbei. Jetzt könnte man vielleicht noch als Parallele anfügen, im späten Schubert treten, wie im späten Beethoven, die kahlen Konventionen, wie das Thomas Mann genannt hat, Dr. Faustus, hervor. Das heißt, ich sagte schon, was hier im ersten Thema passiert, ist eigentlich fast etwas Objektives, fast etwas, man könnte sagen, vom Subjektiven Getrenntes. Und ganz besonders das zweite Thema, dieses As-Dur, wenn wir mal die Harmonik abziehen und nur die Melodik, dann haben wir eigentlich hier einen choralartigen Bild. Und jetzt wieder diese Rückung. Und ich möchte sagen, es ist ein vager Anklang an den Choral. Es ist kein richtiger Choral. Aber wollen wir sagen, Choralatmosphäre, Choralklang. Und diese Choralatmosphäre, dieser Choralklang, gehört sozusagen als Horizont zum späten Schubert überall. Wenn Sie die Winterreise studieren, das ist also ganz wunderbar zu hören, je mehr sich das subjektive Geschick der Katastrophe zuneigt, die dann im Leiermann also da ist, nicht des Wahnsinns, beziehungsweise des Entschwindens, und niemand weiß wohin. Je mehr das passiert in den letzten Liedern, besonders das Wahnsinnslied, die Nebensonnen, da wird der Choralhorizont immer heller. Oder wenn man das übersetzen würde ins Philosophische oder Theologische, würde man sagen, zwar hat bei Schubert offenbar das Subjekt nichts zu hoffen, und trotzdem gibt es Hoffnung, aber ich möchte mal sagen, objektive Hoffnung. Ich weiß, also, wenn Sie das so deuten wollen, könnte man bei Schubert nicht nur Pessimismus feststellen, sondern auch das andere. Diese Lebensstürme sind eine große Sonatenform. Wollen wir den ersten Teil wiederholen? Na, wir lassen es mal. Das ist auch ein Fragment, nicht? Ein erster Satz von irgendwas.